Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Viel Spaß, hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zum großen Finale, dem Grande Finale des Jahresrückblicks 2024. Wir werden jetzt den Höhepunkt der Scheiße erreichen. Wir freuen uns auf den Dezember 2024. Wir, das sind ein langsam absurd gut gelauntes Zeilenende und mein Co-Host, der Einzigartige, der Meister der braunen Fluten, der Aushilfs-Jedi. Glück auf. Oh Mann. Ja, braune Flut am 20. Dezember 2024 hätte ich im Angebot. Ich habe den 16. Dezember mitgebracht und damit ist es mir eine große Ehre und ein Privileg, das Ende, der Anfang vom Ende dieses Jahresrückblicks zu sein, an dem wir sehr viel darüber gesprochen haben, dass die FDP natürlich absichtsvoll und planmäßig die Ampelregierung sabotiert hat, um im Dezember verkünden zu können, dass die Sabotage der FDP erfolgreich war. Es gab ja dieses wunderbare D-Day-Papier. Da weiß doch niemand was von. Welches D-Day-Papier? Nein, also pass auf. Wir werden jetzt nämlich über den 16.12. sprechen. Und der 16.12. ist der Tag, an dem alles andere wurde. Denn ab dem 16.12. kann sich niemand mehr daran erinnern, wie das Zerstörungswerk der Demokratie in diesem Jahr betrieben wurde. Denn der Bundestag ist zu einer Sternstunde zusammengekommen. Er hat die Vertrauensfrage gestellt. Und wir können uns jetzt auf demokratische Festspiele über den Wettstreit der besten Ideen um unsere Stimme freuen. Und das nicht erst im Herbst 2025, sondern sogar in der Weihnachtszeit. Ist dir echt bewusst, dass es keinen sozialdemokratischen Kanzler gab, der nicht die Vertrauensfrage gestellt hat? Ich rede hier nicht über Splitterparteien. Nein, es gab keinen SPD-Kanzler, keinen SPD-Bundeskanzler, der nicht die Vertrauensfrage gestellt hat. Ja gut, wenn ich Sozialdemokrat wäre, würde ich mich auch häufiger fragen, wem ich noch vertrauen kann. Nee, aber ist das nicht wunderbar? Also jetzt ist Weihnachten, weißt du, das Fest der Liebe und der Versöhnung und so, wo man auch mal der FDP vergeben kann, welches Zerstörungswerk sie geleistet haben. Und deshalb, dass man ihr doch noch die 5% beispielsweise zu Weihnachten schenken könnte. Und wenn man so auf sie, das ist ja auch, möchtest du was dazu sagen? Naja, ich kann nur dazu sagen, mir wurde mal irgendwann vorgeworfen, ich hätte ja die FDP gefressen. Die hast du eigentlich schon gefressen. Hättest du die FDP mal gefressen? Nein, meine Schwierigkeit ist halt, wenn du den ganzen D-Day-Komplex anschaust, da wurde erst nie dieses Wort benutzt, dann steht's aber auf jeder Folie oben als Überschrift, dann ist es angeblich auf Mitarbeiterebene entstanden, der Urheber ist allerdings der, was war's, Geschäftsleiter oder sonst irgendwas, Geschäftsstellenleiter oder sonst irgendwas von irgendwem, also schon nicht mehr der kleinste Hans und Franz, also weißt du, wenn das Ding in Freiberg am Neckar in einer Bude da entstanden wäre als wirrer Ausflug, nachdem ein dubioser Podcast zu Gast war, bei zu viel Bier oder sowas, da hätte ich es verstanden. Also das wäre dann so auf Mitarbeiterebene gewesen, aber wenn das Ding halt dann hast du noch solche Sachen wie diesen Ausfall danach, dass sie das Umweltbundesamt, das sie Bundesumweltamt nennen, abschaffen wollen, das sie übrigens 50 Jahre zuvor selbst eingeführt haben. Da waren sie grüner als die Grünen, denn die Grünen gab es damals noch gar nicht. So eine Partei, da denkst du so, ey, ihr wart mal eigentlich zumindest das, was liberal hätte sein können, aber ja. Schöner Satz übrigens aus dem Papier. Umweltschutz kennt keine Konjunktur. Ja. Erhalt der Umwelt kennt keine Konjunktur. Genau. Richtig. Ja, aber besser ist, ja, wir müssen ja nicht nur über die FDP sprechen. Ich meine, da steckt ja noch so viel mehr drin, weil es ist ja nicht nur die Zeit, in der wir Sachen vergeben und uns wieder verbrüdern. Es ist ja auch die Zeit, wo man sich gemütlich in seinem Ohrensessel zurücklehnt und das Jahr nochmal Revue passieren lässt. So wie wir das ja jetzt ein bisschen später auch gemacht haben. Und dann kann man so drüber nachdenken, dass es ja dieses Jahr irgendwie gar keine Demonstrationen gegen die AfD gab und dass das deshalb eine Partei ist, die man auch wählen kann. Und das ist doch wundervoll, oder? Ist doch wundervoll. Ja. Also einfach alles wundervoll an Wahlkampf, an demokratischen Festspielen im Dezember 2024. Ja gut, ich meine, was man da so zusagen muss, dass das Schöne war ja, die Journalie hat sich ja nicht entblödet. Ich glaube, fast alle haben sich mit der Frage beschäftigt, was passiert eigentlich, wenn die AfD für den Kanzler stimmt? Also er die Vertrauensfrage nicht verliert. Mhm. Was passiert dann eigentlich? Nee, dann muss er sie ja nochmal stellen. Also, Ja. Hätte passieren können. Genau. Dann hätte er einfach sagen müssen, nee, ich muss noch mal ganz deutlich fragen, ernsthaft, wer vertraut mir in diesem hohen Hause noch? Mhm. Ja, und dann, also, wenn er das mit diesem Nachdruck gesagt hätte, dann wäre es wahrscheinlich dazu gekommen, dass einfach die SPD-Bundestagsfraktion sich enthalten hätte und er dann nur noch die Stimmen der AfD bekommen hätte. Ich stelle mir vor, was wohl passiert wäre, wenn das damals so in der Sportpalastrede passiert. Wollt ihr denn total? Na, nee, lass mal. Nein, ich frage euch ernsthaft, wollt ihr denn total? Ja! Seid ihr euch sicher? Seid ihr irre? Wollt ihr den wirklich? Seid ihr echt? Also habt ihr einen an der Waffel oder was, Leute? Tja, die Geschichte hätte einen anderen Verlauf genommen. Ja. Aber dummerweise ist der 16.12. ja passiert. Ja, also der 20. Dezember ist auch passiert. Ja, war der wenigstens erfreulicher als der Beginn der demokratischen Festspiele. Nein, es war ein Event, bei dem ich dir in WhatsApp die Frage gestellt habe, ob es noch komplizierter geht. Ach, war Weihnachtsfeier bei euch? Magdeburg, Deutschland. Ein islamkritischer Saudi rast mit einem Auto in den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Dabei kommen mindestens 5 Menschen zu Tode, mindestens 200 Menschen werden verletzt, 41 davon schwerst verletzt. Und der Typ ist also ein Saudi-Araber, der allerdings aus Saudi-Arabien 2006 nach Deutschland gekommen ist, hier längst einen Aufenthaltstitel und das Recht hat, da zu bleiben. Der ist allerdings AfD-Fan und rechts, und wo du sagtest, braune Fluten, musste ich schmunzeln, weil an dem Abend damals passierte Folgendes. Die braunen Gedanken Schwachköpfe haben das Internet geflutet mit Theorien. Naja, es ist ein Saudi, also muss er ein Ausländer sein, es muss ja ein Böser sein, das ist sicher ein Islamist und ein Terrorist und der hat dies und das und jenes. Genau das Gegenteil ist der Fall, aber wie kompliziert kann es denn noch sein? Also ein Saudi, der in Deutschland und dann in Magdeburg mit einem Auto, übrigens einem geliehenen SUV, Warte mal ab, vielleicht kommt dann doch noch mal irgendwer nach der Bundestagswahl auf die Idee, wir könnten SUVs verbieten. Da glaube ich nicht dran. Ja, aber es war ja, ne, also ein SUV. Es war ja nur geliehen, das war ja kein eigener Besitz. Leihautos verbieten, Sharing Economy verbieten. Schon besser. Jetzt hast du den Geist der Weihnacht gefunden. Gut, aber um es jetzt mal einzuordnen, 5 Tote, 200 Verletzte, 41 davon schwerst verletzt. Rechnet jetzt schon jemand auf? Also der Typ in Solingen war ja wahrscheinlich effizienter. Nee, er hat nur 3. Ja, stimmt doch, der hat 3 Tote geschafft, ne? 2 waren es jetzt. Achso, der jetzt 5. Also der hat mehr geschafft. Und wie war das damals am Breitscheidplatz? Und was war jetzt eigentlich mit dem Poller? Warum war da jetzt doch kein Poller im Weg, der das irgendwie aufgehalten hätte? Kann sich Magdeburg keine Poller leisten? Ich glaube, die haben in Magdeburg wahrscheinlich einfach so gedacht, wie ich auch gedacht habe. Als ich gehört habe, Terroranschlag, irgendwie jemand ist mit einem Auto in Magdeburg. Ich habe kurz überlegt, dann ist mir eingefallen, dass es in Magdeburg ja irgendwie gar keine Flüchtlinge und Ausländer gibt, weil die haben ja auch sowas wie Selbstwertgefühl und sowas. Und da dachte ich mir, das muss ein Nazi gewesen sein. Und deshalb haben die Magdeburger auch gedacht, bei uns gibt's nur Nazis, die kommen nicht auf die bescheuerte Idee, die islamistischen Anschläge zu kopieren, deshalb fährt hier keiner mit dem Auto rein. Plus, warum hat er das gemacht? Es ist doch verboten. Ja, genau. Also, wo kommen wir denn dahin? Und ehrlich gesagt hat mich das ja so ein bisschen beruhigt, also diese Tat, weil also, dass es sich rausgestellt hat, dass es so kompliziert war, weil das hat mir gezeigt, dass meine eigenen Vorurteile einfach auch zu kurz greifen. Also, sich vorzustellen, dass das ein Rechter war zu kurz. Es musste schon ein saudi-arabischer Rechter mit Migrationsvordergrund und Arztbrief sein. Und psychische Störung. Ja gut, ich möchte nicht sagen, dass Rechtssein eine psychische Störung ist, aber manchmal beschleicht mich so das Gefühl, dass manche Vertreter des rechten Spektrums gewisse wahnhafte Episoden haben. Also für mich das Schwierigste war, dass abends noch die Rechten schrien, juhu! Am nächsten Tag schrien leider auch einige Linke, juhu, es ist keiner von uns, es ist ein anderer. Ja, wo du auch denkst, ouch, Leute, nein, das ist halt auch nicht so. Weißt du, so als Satiriker gehst du natürlich hin und sagst, okay, wieso war da kein Poller? Ist doch, gibt's bei Weihnachtsmärkten keine Pollerpflicht? Was ist denn da los? Und vor allem, dass das Schlimme ist ja, hat da Nancy Faeser versagt, weil da gab es ja Tipps von außen. Mhm. Spricht Nancy Faeser vielleicht kein Arabisch und hat den Bericht nur auf Arabisch bekommen? Wer weiß. Weißt du, als Satiriker hast du da einen anderen Zugang dazu, aber ansonsten sitzt halt daran, so, Leute, es ist einfach nicht schön. Und vor allem, es ist ja noch nicht mal unique. Erinnerst du dich noch an den Typen, der 2016 in München ein Einkaufszentrum unter Beschuss genommen hat? Ja, ich erinnere mich. Der war bei Meckes noch was essen und dann ist er rüber über die Straße und hat ins Einkaufszentrum geschossen. Ja, ich glaube, der hatte auch irgendwie Migrationsvordergrund und ein wirres rechtes Weltbild. Genau, das ist dann so, okay, ja, bye, dann. Auch die haben wir. Ja. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite müsste ich jetzt fast schon fragen, nicht als Ansporn, sondern einfach nur als Leistungsabfrage, warum ist da eigentlich nie ein Deutscher beteiligt? Warum machen die das nur im Untergrund? Ist das möglicherweise keine Effizienz? Nee. Aber gut, diesen Witz sparen wir uns an dieser Stelle. Er führt nicht weiter. Die Frage muss sich Heinrich Reuß stellen lassen. Ich habe allerdings noch zum Abschluss dieses Jahres diese eine Frage. Also zum einen, mein gemeinsames war natürlich, dass überall Zahlen dahinter steckten, um einfach nur zu zeigen, Zahlen in Nachrichten sind meistens relativ schwierig. Weil was heißt denn jetzt, 200 Menschen sind verletzt? Wir hatten davor mal 1000 Leute, die einfach mal keine 2000 Familien, die keine Behausung hatten, also 10.000. Mhm. 900 Menschen hatten einfach mal Scheißerei, spontan. Also diese Zahlen in Relation sind immer sowas, wo du sagst, ja, was heißt das denn konkret? Ich meine, 200 verletzte Menschen sind keine 100 missbrauchten Kinder. Keine 100 missbrauchten Pfadfinder. Und es sind keine 5% für die FDP. Genau, also das ist so. Zahlen in Relation sind immer irgendwie schwierig, wenn du sie nicht in Kontext sauber setzt. Und in den meisten Nachrichten lese ich diese In-Kontext-Setzung nicht mehr. Das ist so dieses, wenn du das wissen willst und wenn du es verstehen willst, dann musst du einfach nochmal nachrecherchieren, was das denn konkret bedeutet, wo ich mir denke, nein, eigentlich muss eine Nachricht mir das in der Zwischenzeit einordnen, weil der Platz ist jetzt da. Wir mangeln nicht mehr, wir knapsen nicht mehr an der Grenze, dass man, es gibt ja diesen schönen Spruch, es ist schon überraschend, dass jeden Tag nur genau so viel passiert, wie in eine Zeitung passt. Mhm. Das ist eben nicht mehr der Fall. Du hast heutzutage eigentlich die Möglichkeit, diese Zahlen konkret einzuordnen. Du hast eigentlich die Möglichkeit, auch Sachen einzuordnen und darauf hinzuweisen, was das denn wirklich bedeutet. Und das passiert ganz, ganz selten. Ja, weil du mehr Platz hast, aber weniger geistige Kapazität. Tja. Mal so als Forschungsthese. Aber ich habe noch eine Frage für dich. Oh ja. Damit würde ich gerne aus dem Januar rausgehen, also aus dem diesigen Januar. Mhm. Und falls jetzt lass mir den Politinterviews dieses Jahr den Februar zugleisen, sprechen wir im März drüber vielleicht, aber ansonsten vielleicht sprechen wir im Februar drüber. Wir haben ja dieses wunderbare Thema Wirtschaftswachstum. Mhm. Und alle reden ja davon, dass die Deutschen das irgendwie nicht mehr gebacken bekommen und alle sagen, ja, wir brauchen jetzt eine Regierung, die das mal auf Deutschland nach vorne fickt hier wirtschaftlich. Hast du denn irgendwie das Gefühl, dass du irgendwo in irgendeinem Parteiprogramm, in irgendeinem Interview an irgendeiner Stelle mal gehört hast, was wirklich hilft? Also ein Konzept, wo politisch dahinter steht, wir wollen das machen, das führt dazu und das wird auf jeden Fall die Wirtschaft nach vorne bringen? Oder hast du nur so komische vage, ja, wir reduzieren die Steuerlast für Unternehmen? Oder wir reduzieren die Berichtspflicht für Unternehmen? Oder wir senken die Kosten für Produkte, indem wir die Ausbeutungsmöglichkeiten im Ausland, also in der Lieferkette, wieder ermöglichen. Mhm. Hast du irgendwo mal ein wirtschaftliches Konzept gehört oder gelesen? Ich sitze nämlich dran und denke mir so, das ist alles sehr, sehr vage. Das ist genau wie mit diesen Zahlen. Da wird viel erzählt, also wir wollen die Wirtschaft entlasten, aber das heißt ja nichts. Das heißt doch nur, dass wir die Wirtschaft entlasten und möglicherweise Dividendenzahlungen verbessert werden. Du hast mehr Auszahlungsoptionen. Du hast diesen kuriosen Fall bei VW gehabt, dass es 5 Milliarden Dividendenauszahlung gab, aber 5 Milliarden zu wenig Geld und deswegen müssen jetzt Arbeitsplätze gestrichen werden. Ja. Hast du irgendwie sowas? Und solltest du jetzt darauf aus dem Stegreif keine Antwort haben, liebend gern, lass uns da mal Gelegenheit mal drüber sprechen. Das interessiert mich nämlich tatsächlich. Alle erzählen, wie sie am besten die Wirtschaft nach vorne bringen wollen, aber alle haben so diese vagen Konzepte. Niemand hat so dieses Konzept, wo er sagt, wir machen das, dann passiert das, dann passiert das und das ist auf jeden Fall eine sichere Bank. Du bist ganz nah dran zu sehen, dass es gar nicht darum geht, die Wirtschaft zu entlasten, sondern dass unsere eigentlichen Probleme ganz woanders liegen. Aber das können wir dann im März besprechen. Oder eben im Februar mit unseren Gästinnen oder Gästen. Gut, dann bis dahin, lieber Aushilfs-Jedi, es war mir ein Vergnügen, mit dir auf 2024 zurückzublicken. Ja, war mir auch eine Freude mit dir. Wenn 2024 kein Vergnügen für uns alle war. Naja, das Schöne ist, das war jetzt wirklich so ein Jahr, bei dem du wirklich nur sagen kannst, es kann eigentlich nur besser sein. Ja. Eigentlich. Auf der anderen Seite sehen wir uns ja in 12 Monaten zum Jahresrückblick 2025 und ich glaube, es wird schlimm. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss.